In der TVJK erzielen die studentischen Forschungsgruppen wissenschaftliche Erfolge. Die Studenten in allen Landesteilen, wie an der Kim Il-sung-Universität, vollbrachten allein in diesem Jahr durch ihre Tätigkeit in den studentischen Forschungsgruppen viele wissenschaftliche Forschungserfolge, die zur Wirtschaftsentwicklung des Landes und zur Verbesserung des Volkslebens beitragen können. Mehr als 160 Forschungsergebnisse sind schon in die Praxis eingeführt worden und beweisen ihren Wert.